hast du sie schon gesehen. Pack nur dein Ränzel, denn jeder echten Junge sollte Fremde nicht mal um die Nase wehen. Junge, die Welt ist schön, Mutter wird dich verstehen. Sie weiß, es kommt der Tag und es wird dich wieder nach Hause ziehen. Welcher Junge träumt nicht davon, in New York zu sein oder auf Hawaii oder in Shanghai? Mädels gibt es überall, doch nirgends auf der Welt kann es wie zu Hause sein. Schon gesehen, pack nur dein Ränzel, denn jeden echten Jungen sollte Fremde nicht mal um die Nase wehen. Junge, die Welt ist schön, Mutter wird dich verstehen. Sie weiß, es kommt der Tag und es wird dich wieder nach Hause ziehen. Sie weiß, es kommt der Tag.